ist einfach dermaßen geil hier. Diabetek. Es ist einfach dermaßen geil hier. Diabetek. Bayern. Einfach alle. Diabetek. Bayern. Einfach alle. Diabetek. Es ist einfach dermaßen geil hier. Tech, tech, tech, tech, tech. Bayern. Tech, einfach alle. Tech, tech, tech, tech, tech. Es ist einfach dermaßen geil hier. Tech, tech, tech, tech, tech. Tech, tech, tech, tech, tech, tech, tech, tech, tech, tech, tech, tech. Diabetek, du Fotze. Lass uns noch ein bisschen tanzen.